das? Sage du nun an, was ich getan. Ach, Pan, wie hast du mich gestört? Dein Lied hat mir so wohl geklungen, dass ich es mir auf einmal gleich gemerkt. Nun geh ich hier im Grünen auf und nieder und lern es denen Bäumen wieder. Der Phöbus macht es gar zu bunt, allein dein allerliebster Mund sang leicht und ungezwungen.